Aus Anlass des Monats des gemeinsamen antiamerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli fanden jüngst im Krankenhaus für Frauen und Kinder und im Gemeinschaftskrankenhaus Aburime Zangsu Goryo im Bundesstaat Zamfara, Nigeria, die TVJK-Bücherausstellungen statt. An den Ausstellungsorten waren die Bücher über die unvergänglichen Verdienste der großen Menschen von Baekdusan und über die TVJK zu sehen. Die Persönlichkeiten der Krankenhäuser und die Massen besichtigten die Ausstellungen.